Abend bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Heute Staat und Kapital, Wirtschaft und Politik. Außer den drei Bänden seines Hauptwerks, die zwischen 1867 und 1894 erschienen sind, waren von Karl Marx, der ja 1883 gestorben ist, ursprünglich noch weitere Bände konzipiert, die aber nie geschrieben wurden. Sie sollten die Kritik der politischen Ökonomie um weitere Momente bzw. Aspekte erweitern. Die Rolle des Staats, des Weltmarktes und so weiter. Eine ökonomistische Lesart des Marx'schen Werks durchzieht weite Teile des traditionellen Marxismus. Sie kulminiert im Common-Sense-Verständnis von Basis und Überbau, demzufolge die Ökonomie die eigentliche materielle Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft sei und Staat, Kultur, Politik, Ideologie und so weiter nur hinzutretende eben Phänomene des sogenannten Überbaus seien. Marx habe sich, so diese schematische Sicht, als Materialist zu Recht nur mit der Basis beschäftigt. Und der Überbau sei ja auch aus der Basis abzuleiten, ihr also nachgeordnet und daher nicht so wichtig. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Eine solche Sichtweise hält einer dialektischen Marx-Lektüre nicht stand. Zwei Vorträge beschäftigen sich heute mit Aspekten des Staats. Alex Gruber spricht in der ersten Stunde über Recht, Gewalt und Krise. Ein Vortrag von 2015 in Wien. Der junge Hegel schrieb, dass der Staat freie Menschen als mechanisches Räderwerk behandeln muss und deshalb aufhören soll zu existieren. Solche Staatskritik scheint heutzutage undenkbar, auch wenn die Mäkelei über den bürgerfernen und abgehobenen Staat zum Repertoire der Wutbürger jeglicher Couleur gehört, so stellt diese doch zugleich stets das Einklagen von eigentlicher und wahrer Staatlichkeit dar. Spätestens seit der Krise von 2008 hat der Staat ein Comeback erlebt, in dem schon einmal gestandene Liberale der Verstaatlichung von Banken etwas abgewinnen können. Gleichzeitig ist ein immer stärker werdendes Ressentiment gegen rechtsstaatliche Vermittlungen zu konstatieren. Und repräsentative Demokratie gilt zusehends als Instrument derer da oben, die sich gegen den kleinen Mann verschworen hätten. Im zweiten Beitrag von Justin Monday wird es um Beschränkungen und Eigenarten des aktuellen Krisenbewusstseins gehen. Sein Vortrag heißt Der Staat in der Krise, 2009 gehalten in Hamburg. Wenn den Bürgern in der Krise das Bewusstsein vom vergänglichen Charakter ihres Ein und Alles dämmert, erscheint ihnen die Ewigkeit des nationalen Staates als Rettung. Wenn es um die Frage der linken Beschäftigung mit dem Staat geht, dann ist ein oft gehörtes Argument, dass Marx nicht mehr dazu gekommen sei, eine Staatstheorie, eine eigene, explizite Staatstheorie auszuführen. Und dass man sich dieses Mangels wegen quasi nachträglich daran machen müsse, eine solche Staatstheorie jetzt nun zu entwickeln. Darum wird es heute in meinem Beitrag nicht so sehr gehen, und zwar aus zwei Gründen. Erstens hat Marx ja generell keine Theorie entwickelt, zumindest keine, die dem entspricht, was im herkömmlichen Sinne so darunter versteht. Jetzt könnte man natürlich hier sofort einhaken und über den Begriff der Theorie diskutieren, über die Frage, was denn ein Werk wie das Kapital etwa sonst sein soll, wenn kein theoretisches. Das würde aber, denke ich, den Rahmen des heutigen Vortrags sprengen, weswegen hier ein kurzer Verweis auf die Diskussionen des Instituts für Sozialforschung in den 30er Jahren genügen mag, auf Max Horkheimers Versuche etwa darzulegen, was kritische Theorie von traditioneller unterscheidet, wie es in dem programmatischen Aufsatz heißt. Fakt jedoch ist, denke ich, dass Marx keine Wirtschaftstheorie entwickelt hat. Es ging ihm also nicht darum, den bürgerlichen oder klassischen, wie er das genannt hat, klassischen Ökonomietheorien oder auch den frühsozialistischen Ökonomietheorien, mit denen er sich kritisch beschäftigt hat, diesen also eine weitere Ökonomietheorie hinzuzufügen. Einen Versuch etwa darzulegen, wie eine kommunistische Ökonomie auszusehen hätte. Marx' Programm ist vielmehr eines der radikalen Abschaffungen. Sein kategorischer Imperativ, den er bezeichnenderweise in der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie formuliert hat, dieser kategorische Imperativ lautet ja, dass es darum gehe, Zitat, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Zitat Ende. Ersichtlich wird das, denke ich, aber auch am Kapital selbst, am Werk, das Kapital von Marx, das, wie sein Untertitel ja schon sagt, eine Kritik der politischen Ökonomie zu sein beansprucht. Mit diesem Untertitel hat man auch schon den zweiten Grund, von dem ich gesprochen habe, implizit angeführt. Also es ist eine Kritik einerseits und zwar eine Kritik der politischen Ökonomie. So wie es Marx nicht darum gegangen ist, eine Wirtschaftstheorie aufzustellen, so wenig war es ihm daran zu tun, eine bloße Kritik der Ökonomie zu verfassen, der dann quasi noch eine Kritik des Staates quasi noch hinzutreten müsste. In einem eigenen Werk etwa. Und das ist ja auch genau der Grund, warum Marxologen durchaus zu Recht darüber streiten, ob es nun Marx Tod war, der es ihm verunmöglicht hat, ein eigenes Buch über den Staat zu schreiben, oder ob es nicht vielmehr der Gang seiner Argumentation selbst war. Also die Erkenntnisse, die er im Rahmen seiner Beschäftigung mit dem Gegenstand gewonnen hat und die es nach sich gezogen haben, dass er seinen frühen Plan als nicht durchführbar erkennen musste, einfach weil ihm zusehends klar wurde, dass sich Kapital und Staat gar nicht so getrennt behandeln lassen, wie er das ursprünglich vielleicht einmal angedacht hatte. Marx ging es ja darum, eine Kritik der gesellschaftlichen Totalität zu verfassen. Wenn ihm dies gelungen ist, dann müsste also seiner Kritik des Kapitals die Kritik des Staates implizit sein. Ganz einfach, weil dieser Staat eben auch ein Teil der gesellschaftlichen Totalität ist und dessen Kritik es Marx ja gegangen ist, seinem eigenen Anspruch gemäß zumindest. Ist diese Kritik des Staates, dieser Kapitalkritik nicht immanent enthalten, dann müsste man feststellen, dass Marx mit seinem Projekt gescheitert ist. Dass seine Kritik also das nicht leisten kann, was zu leisten sie beansprucht. Das hätte, wie wahrscheinlich unmittelbar auf der Hand liegt, natürlich weitreichende Folgen für die Rezeption dieser Theorie. Und diese weitreichenden Folgen würden sich eben auch nicht dadurch lösen, dass man seinen Ausführungen noch eine Staatstheorie hinzufügt, dass man sie, wie es im akademischen Jargon so schön heißt, um einen von ihm vernachlässigten bzw. nicht behandelten Aspekt erweitert. Der erste, der systematisches Bewusstsein von diesem Problem gehabt haben dürfte, war der sowjetische Rechtstheoretiker Eugen Paschukanis. Zumindest war eben jener Paschukanis der Erste, der diesem Problem ein eigenes Werk gewidmet hat, Allgemeine Rechtslehre und Marxismus. Und in diesem Werk hat er eben versucht, eine kritische Theorie der Bürgerlichen, aber eben nicht zuletzt auch der herrschenden Linken, sei es sozialdemokratischen, sei es bolschewistischen Staatsvorstellungen zu formulieren. Und genau dies ist im letzten Endes auch zum Verhängnis geworden. obwohl er ab 1930 seine eigenen Arbeiten einer harschen Selbstkritik, wie es im Politjargon heißt, einer harschen Selbstkritik unterzogen hat, also er es revidiert hat aus Angst vor Verfolgung, obwohl er dies getan hat, ist er den stalinistischen Säuberungen zum Opfer gefallen. Er wurde 1936-37 verhaftet, ist verschwunden, also schließlich ermordet worden. Pashukanis also versucht, die im Kapital vorhandenen, aber nicht systematisch entwickelten Hinweise von Marx aufzugreifen und daraus so etwas wie eine konsistente Rechts- und Staatskritik zu formulieren. Ich zitiere einen Satz aus dem Werk von Pashukanis, an dem das, wie ich denke, ganz, ganz schlagend klar werden müsste. Ähnlich mit Erreichtem der kapitalistischen Gesellschaft die Form einer ungeheuren Anhäufung von Waren annimmt, stellt sich die ganze Gesellschaft als eine unendliche Kette von Rechtsverhältnissen dar. Schon dieser eine Satz, der ganz eindeutig eine Paraphrase des ersten Satzes des Kapitals ist, macht deutlich, wie sehr Pashukanis seine Staatskritik als Beitrag zur Kritik der politischen Ökonomie verstanden wissen wollte. Es ging ihm darum, die von ihm analysierten und kritisierten Kategorien und Begriffe bürgerlicher Staatstheorie als, wie Marx das genannt hat, objektive Gedankenformen der warenproduzierenden Gesellschaft aufzufassen. Als real existierende Formen, die entsprechend der spezifischen Verfasstheit der Gesellschaft im Bewusstsein der Einzelnen erscheinen. Dazu ließen sich eine ganze Menge weiterer Stellen in Pashukanis Werk finden. Etwa seine Überlegungen zur Homologie des Zusammenhangs von abstrakter Arbeit und Wert zu dem von abstrakten Willen des Warenbesitzers und juristischen Subjekt. Dies im Detail auszuführen würde aber ein bisschen weit wegführen von dem, was ich mir heute vorgenommen habe. Werfen wir an dieser Stelle noch einmal einen Blick in Marx' Schrift selbst, um nachzuvollziehen, wie sich das bei ihm darstellt. Im Kapital schreibt Marx, ich zitiere, um diese Dinge als Waren aufeinander zu beziehen, müssen die Warenhüter sich zueinander als Personen verhalten, deren Willen in jenen Dingen haust, so dass der eine nur mit dem Willen des anderen, also jeder nur vermittels eines beiden gemeinsamen Willensaktes, sich die fremde Ware aneignet, indem er die eigene veräußert. Sie müssen sich daher wechselseitig als Privateigentümer anerkennen. Dieses Rechtsverhältnis, dessen Form der Vertrag ist, ob nun legal entwickelt oder nicht, ist ein Willensverhältnis, worin sich das ökonomische Verhältnis widerspiegelt. Der Inhalt dieses Rechts- oder Willensverhältnisses ist durch das ökonomische Verhältnis selbst gegeben. In der Wertformanalyse, die dieser Stelle mehr oder weniger unmittelbar zuvorgeht, zeigt Marx, dass die Dinge sich zueinander als Waren nur verhalten können, wenn sie ein Ding aus ihrem Umkreis ausschließen, wenn sie eine Ware als Drittes des Vergleiches setzen, als allgemeine Ware, als Geld, als eben diese allgemeine Ware Geld, auf das sie sich allumfassend beziehen und indem sie ihre Werte ausdrücken. Ebenso geht es den Warenhütern, die über Vertrags- und Rechtsverhältnisse vergesellschafteten Einzelnen benötigen, eben um sich als solche Rechtssubjekte und um sich als Warenhüter aufeinander beziehen zu können, ebenfalls ein solches ausgeschlossenes Drittes, das zwar genauso verselbstständigt auftritt, aber zumindest im Ideal, also nicht Krisenfall, wahrscheinlich weniger dinglich als das Geld, das ja eben in der harten Münze sozusagen oder im Geldschein ja unmittelbar dingliche Existenz erhält. Und genau in diesem Moment, dass der Staat eben weniger dinglich auftritt, In dem würde ich auch einen Moment, ein relativ zentrales Moment auch der gesamten demokratischen Ideologie ausmachen, die ja davon ausgeht, dass wir alle der Staat seien, wo man sagen kann, das ist ja auch noch ein Moment der Wahrheit, die aber gleichzeitig davon ausgeht, wenn der Staat, so wie er ist, uns eben nicht gefällt, wie er ist, dann machen wir ihn eben anders, um es jetzt mal ganz vereinfacht und polemisch auf den Punkt zu bringen. Das Geld als harte Münze dagegen erscheint weit weniger solchen Umbauarbeiten zugänglich. Auch wenn es natürlich auch solche Überlegungen gibt, man denke nur an Schwundgeldtheorien zum Beispiel, die ja auch glauben, mit ein paar oberflächlichen Handgriffen das Geld zu einer nützlichen Angelegenheit machen zu können und die dabei aber nichts anderes tun, als eine Funktion des Geldes gegen eine andere auszuspielen, konkret beim Wunschgeld eben das Wertmaß gegen die Funktion des Kredits. Schwundgeldtheorien versuchen also das Paradox zu Wege zu bringen, dass die allgemeine Ware Geld nicht als Ware gehandelt und behandelt werden soll bzw. darf. Dass aus solch grundlegender Paradoxie nur Irrsinn erwachsen kann, liegt, denke ich, auf der Hand. Aber zurück zum Staat. Weil also im Vertrag, in dem voneinander isolierte Warenbesitzer sich dennoch gesellschaftlich aufeinander beziehen, weil also in diesem Vertrag ein Drittes immer auch schon mitgesetzt ist, und zwar notwendig mitgesetzt ist, jene Instanz, die die Form des Vertrages setzt und die daran Beteiligten zu dessen Einhaltung zwingt, deswegen wird bereits auf dieser sehr abstrakt allgemeinen Ebene deutlich, dass die warentauschende Gesellschaft zwangsläufig eine staatlich organisierte, eine staatlich verfasste sein muss. Es wird bereits hier deutlich, dass Staat und Kapital einander bedingen und das eine ohne das andere nicht zu haben ist. Dieses Moment taucht ja auch, wenngleich natürlich in ideologischer Form, in den frühbürgerlichen Vertragstheorien selbst auf, etwa bei Hobbes oder Rousseau. Dort ist es ja so, dass die Einzelnen den Gesellschaftsvertrag schließen. Und aus diesem Gesellschaftsvertrag, aus dem Schluss dieses Gesellschaftsvertrags, steigt wie mit Zauberhand der Souverän auf. Die Volonté générale, wie Rousseau das nennt, der Allgemeinwille. Und dieser Allgemeinwille, der dort wie aus Zauberhand aus diesem Vertrag emporsteigt, ist es dann auch, der das Recht garantiert, weil ein Vertrag ohne Schwert nichts wert ist, wie Hobbes das ausdrückt. Das heißt natürlich, und in dieser Aussage Hobbes wird das ja auch ganz offen ausgesprochen, das heißt natürlich, dass die Gewalt damit keineswegs verschwunden ist. Sie ist vielmehr an ein Organ delegiert, das diese Gewalt dazu benutzen soll, die Sicherheit zu garantieren. Rousseau, weil ich den als zweiten genannt habe, Rousseau spricht dieses Moment der Gewalt schon verschämter aus. Er ist bereits mit der Verdrängung der Gewalt beschäftigt, die für die Demokratietheorie dann so zentral werden soll. Wenn alle herrschen, herrscht niemand, so lautet die wenig überzeugende Argumentation bei Rousseau. Die Form der Vergesellschaftung, und deswegen habe ich diese frühbürgerlichen Theorien hier angeführt, weil die eben sozusagen die Unterschiedlichkeit zu feudalen Vorstellungen eben genau über diesen Vertrag argumentieren, über dieses Vertragsverhältnis, das da plötzlich zur Erklärung von Staatlichkeit mit hereinkommt und eben nicht mehr die göttliche Verleihung von Autorität oder die Zwei-Schwerter-Lehre oder irgendwie ähnlich absolutistisch oder mittelalterliche Staatsvorstellungen herzunehmen. Also das Neue ist eben genau diese Vertragsvorstellung und das verweist darauf, dass eben das Kapitalverhältnis, das sich herausbildende Kapitalverhältnis, den Menschen also völlig neue Verkehrsformen aufherrscht. Und die Vertragstheorie ist eben genau die bürgerliche oder frühbürgerliche Reflexion auf diese neuen Verhältnisse. Der gesellschaftliche Zusammenhang erfährt eine grundlegende Transformation. Unmittelbare Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnisse, wie sie sich etwa eben in Lehensverhältnissen oder Zehenverhältnissen zeigen, werden abgelöst durch sachlich Vermittelte. womit es gleichzeitig zur modernen Trennung von Politik und Ökonomie kommt, die als zwei gegeneinander verselbstständigte Sphären erscheinen, als solche verselbstständigten Sphären, aber zugleich auf dasselbe Wesen verwiesen sind, auf die gesellschaftliche Synthesis, auf den gesellschaftlichen Zusammenhang nämlich. Wenn Marx in den Grundrissen zur Kritik der politischen Ökonomie also sagt, dass, Zitat, schon in der einfachsten Bestimmung des Tauschwerts und des Geldes der Gegensatz von Arbeitslohn und Kapital etc. enthalten ist, Zitat Ende, so ist dieses etc. eben auch der Gegensatz von Citoyen und Bourgeois, von Privat- und Staatsbürger also. Der Kapitalismus benötigt den Staat nicht nur als seinen Geburtshelfer, als jenes Instrument, mit dem die sogenannte ursprüngliche Akkumulation durchgesetzt wird, die Trennung der Produzenten von ihren Produktionsmitteln nämlich, die Marx im 24. Kapitel seines Kapitals beschreibt, wo er eben auch die Vorstellungen bürgerlicher Theoretiker dieser sogenannten ursprünglichen Akkumulation kritisiert und eben genau auf diesen Gewaltcharakter hinweist. Nicht nur zu dieser Durchsetzung des Kapitals benötigt es die Staatsgewalt, sondern die bleibt, wenn man so möchte, lebenslanger Begleiter oder lebenslang die andere Seite der Medaille. Manfred Dahlmann hat das einmal sehr schön und explizit deutlich gemacht, als er darauf hingewiesen hat, dass die von Marx analysierte abstrakte Form des Geldes nur als Währung in Erscheinung treten kann. Das heißt, in staatlicher und damit zugleich auch nationalstaatlich gesetzter und garantierter Form. Das Staatswappen auf den Münzen und Scheinen ist also mehr als bloßer Zierat. Es ist Ausdruck jenes unauflöslichen Zusammenhangs von Warenförmigkeit und Staatlichkeit. Geld kann nur durch staatliche Gewähr, das heißt letzten Endes durch Gewalt, garantiert werden. Nicht umsonst besitzen die Staaten, besitzt der Staat, das Monopol auf die Ausübung legitimer Zwangsgewalt, wie Max Weber das noch in Erfrischender Offenheit genannt hat. Eine Offenheit, die von heutigen Governance, gar Global Governance Ansätzen zum Verschwinden gebracht wird, die von eben dieser Gewalt nicht mehr sprechen wollen. Nochmal zurück zu Marx. Im Fragment des Urtextes zur Kritik der politischen Ökonomie schreibt er, da die unabhängigen Privatpersonen weder subsumiert sind unter ein naturwüchsiges Gemeinwesen, mit diesem naturwüchsigen Gemeinwesen meint Marx die vorkapitalistischen unmittelbaren Herrschafts- und Gewaltverhältnisse, die religiös in aller Regel legitimiert waren, da also die unabhängigen Privatpersonen weder subsumiert sind unter ein naturwüchsiges Gemeinwesen, noch andererseits als bewusst Gemeinschaftliche das Gemeinwesen unter sich subsumieren, das wäre die freie Gesellschaft, also das spielt auf die befreite Gesellschaft, auf die freie Assoziation an, weil also in der bürgerlichen Gesellschaft beides nicht zutritt, deswegen muss dieses Gemeinwesen, Zitat, den unabhängigen Subjekten gegenüber, also ein ebenfalls unabhängiges, äußerliches, zufälliges, sachliches ihnen gegenüber existieren. Es ist dies die Bedingung dafür, dass sie als unabhängige Privatpersonen zugleich in einem gesellschaftlichen Zusammenhang stehen. Um noch einmal kurz auf Bajukanis zurückzukommen, auch dieser rekurriert genau auf diesen Sachverhalt, wenn er schreibt, dass in der warenproduzierenden Gesellschaft, Zitat, dem unpersönlichen und abstrakten Subjekt als dessen Reflex die unpersönliche Abstraktion entspricht. Die Abstraktion, der mit idealer Gleichmäßigkeit und Ununterbrochenheit in Raum und Zeit wirkenden Staatsmacht. Dass Bajukanis hier noch die bürgerlich-liberale Staatstheorie vor Augen hat und nicht die Staatstheorie der zusehends in Rackets zerfallenden spätbürgerlichen Gesellschaft, die auf diese ideale Gleichmäßigkeit, von der er da spricht, mehr und mehr verzichtet und sie auch theoretisch zusehends weniger postuliert. Das ist der historischen Situation Pashukanis geschuldetes Phänomen. Zentral an dieser Stelle sind seine Ausführungen, wonach bürgerliche Staatlichkeit auf das, Zitat, Prinzip zurückgeführt werden kann, wonach von zwei Tauschern auf dem Markte keiner das Tauschverhältnis eigenmächtig regeln kann, sondern dass hierfür eine dritte Partei erforderlich ist, die die von den Warenbesitzern als Eigentümer einander gegenseitig zu gewährende Garantie verkörpert und dementsprechend die Regeln des Verkehrs zwischen Warenbesitzern personifiziert. Diese dritte Partei, so fährt er fort, muss auftreten als ein von einer abstrakten Kollektivperson ausgehender Zwang, der nicht im Interesse des Individuums, von dem er ausgeht, ausgeübt wird, sondern im Interesse aller am Rechtsverkehr Beteiligten. Zitat Ende. Auch hier, also sozusagen in dem Moment des ausgeschlossenen Dritten, habe ich es ja schon kurz angedeutet, aber auch in dem letzten Satz schließt Pashukanis eben unmittelbar an die Marx'schen Ausführungen an. Man denke nur an Marx' Überlegungen zur staatlichen Beschränkung der täglichen Arbeitszeit, die für den einzelnen Kapitalisten natürlich nachteilig ist, dem Erhalt und Zusammenhalt der gesellschaftlichen Einheit aber zuträglich. Der Staat schränkt den Arbeitstag ein, aus dem Grund, damit die Arbeitskräfte nicht dermaßen vernutzt werden, dass sie binnen kürzester Zeit wegsterben, was natürlich dem einzelnen Kapitalisten insofern ein Nachteil ist, weil natürlich je länger er den Arbeitstag ausdehnen kann, desto größer sein Mehrprodukt ist. Es wird staatlich eingeschränkt, das Mehrprodukt wird kleiner, für den einzelnen Kapitalisten nachteilig, für den Gesamtzusammenhang oder Erhalt der Gesellschaft aber notwendig, weil wenn die Arbeitskräfte wie die Fliegen wegsterben, dann ist die Gesellschaft, der gesellschaftliche Zusammenhalt dadurch gefährdet. Also dann zum Erhalt des Ganzen wird es eben notwendig, auch wenn es fürs Einzelkapital nachteilig ist. Und in diesem Kapitel und auch in dem, was Pashukanis sagt, erweist sich schon, dass der Staat eben keineswegs ein bloßes Instrument der herrschenden Klasse ist. Der Staat ist bloß im selben Maß ein Gewaltinstrument dieser herrschenden Klasse, wie das Kapital als deren Eigentum gelten kann. Es macht sie einerseits zur herrschenden Klasse und entmachtet sie zugleich. Es degradiert den Bürger zur Charaktermaske. Vielmehr zeigt sich hier bereits die Funktion des Staates als jener Instanz, die in der Krise die auseinanderfallende Gesellschaft wieder zur Einheit zusammenzwingen soll, um so ihren Fortbestand zu gewährleisten. Dies kann eben auch, anders als traditionelle Marxisten sich das in aller Regel so vorstellen, gegen die unmittelbaren Interessen der herrschenden Klasse geschehen. Worauf es hier vielmehr ankommt, ist die Einheit der gesellschaftlichen Totalität und nicht die eines ihrer Momente. Vielmehr sind es in der Krise ja genau diese Momente, die auseinanderzubrechen drohen, wogegen die Einheit gewaltsam wieder geltend gemacht werden muss und kann sich eben auch gegen diese Momente ganz unmittelbar richten. Bis jetzt befinden wir uns, wenn man es ganz streng logisch betrachtet, noch auf der Ebene der Zirkulation, haben uns also noch nicht im zentralen Problem gestellt, wie in einer Gesellschaft, in der freier und gleicher Tausch herrscht, wie in einer solchen Gesellschaft Wertverwertung qua Aneignung fremder Arbeit überhaupt stattfinden kann. Der Frage also, warum die Gesellschaft freier und gleicher Rechtssubjekte zugleich eine herrschaftlich organisierte Gesellschaft ist. Mit Marx: Gleichheit und Freiheit, so sagt er, Gleichheit und Freiheit sind also nicht nur respektiert im Austausch, der auf Tauschwerten beruht, sondern der Austausch von Tauschwerten ist die produktive, reale Basis aller Gleichheit und Freiheit. Zitat Ende. Wenn also die Zirkulation, wenn also dieser Austausch die Sphäre von Freiheit und Gleichheit ist, wie Marx das ausführt, wie kann sie dann zugleich die Sphäre von Herrschaft und Ungleichheit sein? Kann sie das überhaupt sein? Wie können Freiheit und Gleichheit also Erscheinungsformen ihres Gegenteils sein? Das ist im Prinzip das Problem, um das es sich da dreht. Paradoxerweise, und genau der Aufdeckung dieses Paradoxons widmet Marx ja auch seine Aufmerksamkeit, paradoxerweise eben genau durch die Freiheit und Gleichheit des Tausches hindurch. Die Aneignung des Mehrwerts widerspricht den erscheinenden Phänomenen wie Freiheit und Gleichheit keineswegs. Zumindest keineswegs in der Art, wie moralisierende Kapitalismuskritiker dies so gerne ins Feld führen. Die also glauben, Armut, gefasst als Ungleichverteilung von Reichtum, unmittelbar mit der Anrufung von Gleichheit verurteilen und aufheben zu können. Denn, und das ist sozusagen die Krux der Argumentation bei Marx, worin er ja eben auch versucht, die klassischen Ökonomien zu kritisieren, denen er eben vorwirft, sie können eben letzten Endes Wertverwertung, Akkumulation von Kapital nicht denken oder letzten Endes auch nur als übers Ohrhauen oder ähnliches denken. Letzten Endes geht es nämlich bei genau diesem Austausch, und damit ist durchaus auch der Austausch von Arbeit und Kapital gemeint, mit rechten Dingen zu. Und trotzdem hat er Aneignung zum Resultat. Der Austausch, von dem die Rede ist, entspricht dem Gesetz der Freiheit. Keine der beiden Seiten wird unmittelbar zum Kauf bzw. Verkauf gezwungen. Beide tauschen freiwillig. Es herrscht Gleichheit. Es sind keine Gewalttitel im Spiel, wie etwa beim feudalen Zehnt. Also sozusagen niemand kann sich auf einen Adelstitel oder ähnliches berufen, weswegen er sich das Mehrprodukt aneignen kann, sondern es herrscht Äquivalenz. Der Käufer bezahlt den Wert der Ware und erhält dafür ihren Gebrauchswert. Nochmals Marx im Kapital. Sofern jede einzelne Transaktion fortwährend dem Gesetz des Warentauschs entspricht, der Kapitalist stets die Arbeitskraft kauft, der Arbeiter sie stets verkauft und wir wollen annehmen, selbst zu ihrem wirklichen Wert, also während all dies passiert, schlägt offenbar das auf Warenproduktion und Warenzirkulation beruhende Gesetz der Aneignung oder Gesetz des Privateigentums durch die eigene innere und unvermeidliche Dialektik in sein direktes Gegenteil um. Zitat Ende. Also sozusagen diese Momente der Freiheit und Gleichheit sind gewahrt, also niemand wird gezwungen, niemand wird übers Ohr gehauen, also zumindest wenn man es in der idealen, wie soll man sagen, in der idealen Ausformung betrachtet, und trotzdem passiert sowas wie Aneignung, trotzdem passiert sowas wie Akkumulation. Ja, wie ist das möglich? Das Kapital kauft, wie bei jedem anderen Tausch auch, wie gesagt, den Gebrauchswert der wahren Arbeitskraft, ihre wertbildende Potenz, und genau darin liegt die Krux. Sie bezahlt aber ihren Wert. Der stattfindende Tausch entspricht genau den Prämissen von Freiheit und Gleichheit und wird zugleich zur Erscheinungsform seines Gegenteils, der herrschaftlichen Aneignung der lebendigen Arbeitskraft, nämlich der herrschaftlichen Aneignung dieser Arbeitskraft, nämlich durch das Kapital, welches den Wert, und zwar den wirklichen Wert, wie Marx sagt, nur bezahlt, um sich vermittelt über den Gebrauchswert, den sie damit kauft, den Mehrwert anzueignen. Also sozusagen, es ist ein Tausch wie im Prinzip wie jeder andere auch und gleichzeitig dann doch nicht ein Tausch wie jeder andere. Der Gebrauchswert wird gekauft, so wie bei jedem anderen Tausch man sich den Gebrauchswert dieser Ware aneignet, weil man eben ein Bedürfnis nach ihr hat, man zahlt aber ihren Wert kein übers Ohr hauen, sondern es ist eben Freiheit und Gleichheit und nichtsdestotrotz eben über den besonderen Gebrauchswert der wahren Arbeitskraft passiert trotzdem Aneignung und genau darüber funktioniert die Akkumulation. Musik Insofern sagt Marx, dass Kapital also nicht aus der Zirkulation entspringen kann, weil in der Zirkulation eben diese Aneignung nicht passiert. Also insofern es also nicht aus der Zirkulation entspringen kann, wie es ebenso wenig aus der Zirkulation nicht entspringen kann, es also zugleich in ihr und nicht in ihr entspringen muss. Insofern ist diese Zirkulation, von der die realen Vorstellungen von Freiheit und Gleichheit bestimmt und gesetzt sind, eben eine notwendige Erscheinung dieser Gesellschaft. Und dieser Notwendigkeit gemäß widerspricht die Akkumulation und damit notwendig die als Ausbeutung erscheinende Aneignung von Mehrwert, den in der Zirkulation erscheinenden Rechten, in dem das vor sich geht, widerspricht das keineswegs. Diese Rechte sind vielmehr in der Tat nur das Lichtbild dieser Realität. Sie sind nur formell das Gegenteil von Herrschaft und Ausbeutung, materiell aber deren ideologische Darstellung. Insofern hat sich schon Marx lustig gemacht über das, Zitat, überflüssige Geschäft, gegen die herrschende Gesellschaft ihren eigenen ideellen Ausdruck selbst wieder realisieren zu wollen, indem man etwa glaubt, das Recht und damit gegen den Staat, gegen Ausbeutung und Kapital ins Feld führen zu können, weil Recht genau die Form ist, die sich diese Ausbeutung in der kapitalistischen Gesellschaft gibt. Die Sphäre der Zirkulation oder des Warentauschs, so schreibt er, war in der Tat ein wahres Eden der angeborenen Menschenrechte, schreibt er im Kapital, und nimmt darin einerseits diese Idee der angeborenen Rechte natürlich polemisch aufs Korn, weil er sagt, die sind natürlich nicht angeboren, sondern haben genau mit dieser Gesellschaft, mit diesem gesellschaftlichen Verhältnis, mit dieser gesellschaftlichen Formation zu tun. Also er nimmt sie einerseits polemisch aufs Korn, andererseits, weil sie aber eben genau als solche angeborenen Rechte erscheinen, das ist ja auch das, was er letzten Endes mit diesem Begriff des Fetisch zu fassen versucht, der Fetischformen zu fassen versucht, dass eben gesellschaftliche Formen als dingliche und als natürliche und in dem Fall als angeborene erscheinen. Genau darin nimmt er das einerseits aufs Korn, weil das natürlich polemisch gemeint ist, andererseits bezeichnet er aber genau das Moment, aus dem jene Verselbstständigung erwächst, die dann glaubt, die Rechte, das Recht oder den Staat als Gegensatz zum Markt ins Spiel bringen zu können, anstatt sie als dessen notwendiges Supplement, als dessen notwendiges Beiwerk zu kritisieren. Die Gleichheit, unmittelbar gegen die Reichtumsverteilung oder die ungerechte Reichtumsverteilung ins Feld zu führen, sitzt genau dem Schein dieser Zirkulationssphäre auf, und zwar insofern, als die Gleichheit eben nicht als ein ideologischer Ausdruck der gesellschaftlichen Totalität verstanden wird, sondern gewissermaßen als solch ein an sich, als dass es der Marx ja kritisiert, nur mit seiner Kritik heißt das ja nicht, dass es dann, und das macht den Krux dessen aus, was man Realabstraktion nennen könnte, sozusagen mit dieser Kritik verschwindet dieser Schein ja nicht. Er wird vielleicht durchschaubar, aber sozusagen er löst sich damit nicht auf. Das Recht wird gewissermaßen als ein solches an sich betrachtet, das gegen das Kapital ins Feld geführt werden könnte. So wird die Funktion des Rechts bzw. des Staates ebenso notwendig wie systematisch verkannt. Der Staat wird somit in weiterer Folge von einem Gegenstand der Kritik zu einem Positivum, von dem sich Rettung erwartet wird. Der Staat sei nun nicht mehr dafür da, die vom Schicksal weniger Begünstigten oder Ohnmächtigen einer Gesellschaft zu unterstützen, die natürlicherweise ein hohes Maß an Ungleichheit in Sachen Wohlstand, Macht und Aufstiegschancen hervorbringe. Zitat Ende. Als ob das, nämlich das Schicksal der weniger Begünstigten zu unterstützen, jemals die primäre Aufgabe des Staates gewesen sei. Als ob der Staat nicht gerade eine Erscheinung eben jener Gesellschaft sei, deren innerstes Moment genau diese Herrschaft ist. Das ist also letzten Endes aus einer kritischen Sicht heraus eine Absurdität ist, den Wohlfahrtsstaat gegen den Kapitalismus ausspielen zu wollen. Diese ganz spezifische historische Situation, was meine ich damit? Die unglaubliche Produktivitätssteigerung, die mit einer gleichzeitigen Ausweitung der Absatzmärkte einhergegangen ist, hat in diesen goldenen Jahren des Wirtschaftswunders eine Reichtumsproduktion ermöglicht, von der auch die breite Masse der Bevölkerung in einer noch nie dagewesenen Weise materiell profitiert hat. Dennoch war dies keineswegs der innere Antrieb der Produktion. Deren Ziel hat wie zuvor schon in der Akkumulation von Kapital bestanden, in der Vermehrung von abstraktem Reichtum um ihrer selbst willen. Die materielle Befriedigung, von der ich da gerade gesprochen habe, von relativ breiten Schichten der Bevölkerung, diese materielle Befriedigung war dabei ebenfalls, wie auch schon zuvor, ein notwendiges Anhängsel, sozusagen, das sich eben aus dieser Produktivitätssteigerung heraus ergeben hat, aber keinesfalls der Grund der ganzen Unternehmung. Und in dem Moment, als die Akkumulation ins Stocken geraten ist, wie gesagt, zur Mitte der 70er könnte man das vielleicht beginnen zu datieren, wurde eben auf eine Reorganisation des Verwertungsprozesses abgestellt. Dass der Staat dabei eine Rolle übernommen hat, nämlich die Rolle der Deregulierung, diese Rolle ist seiner Rolle als Moment des gesellschaftlichen Gesamtzusammenhangs geschuldet. Etwas anderes von ihm zu erwarten, gar etwas anderes zu seinem Wesen zu erklären, ist die Ideologie. Rationalisierung, die sich einen Teilmoment herausnimmt, in dem Fall eben den Wohlfahrtsstaat, der, wie gesagt, eine relativ kurze Zeit existiert hat. Also sozusagen eine Rationalisierung, die sich solch einen Teilmoment herausnimmt und glaubt, dieses gegen den krisenhaften Zwangszusammenhang ins Feld führen zu können. Um hier interessierten Missverständnissen vorzubeugen. Natürlich spricht nichts dagegen, sozialstaatliche Errungenschaften verteidigen zu wollen und sich gegen eine Sparpolitik, die oft genug, wenn nicht immer, auch eine Verarmungspolitik ist, zur Wehr zu setzen. Nur sollte man, und ich denke, das ist ganz zentral, sollte man zumindest dann, wenn es einem doch auch noch um etwas anderes geht, also um eine vernünftige Einrichtung der Gesellschaft geht, sollte man dann immer im Kopf behalten, dass man damit, um es pathetisch zu sagen, einen Verteilungskampf innerhalb der Gesellschaft führt. Markt und Staat sind eben zwei Seiten einer Medaille. Der Versuch, das eine gegen das andere ins Feld zu führen, markiert das Spiegelspiel, in dem die kapitalistische Gesellschaft sich reproduziert. Dieses Spiegelspiel ist Ausdruck der immanenten Krisenhaftigkeit dieser Gesellschaft, die sozusagen einmal auf den Markt setzt, einmal auf den Staat setzt. Es ist sozusagen dieses Spiegelspiel, in dessen Verlauf sich die Krisenhaftigkeit weiterschleppt und prolongiert. Was dabei herauskommt, wenn diese innergesellschaftliche Auseinandersetzung zu etwas Absolutem erhöht wird, sieht man nicht nur anhand Idealisierung des Staates, eine Idealisierung, die sich letzten Endes als eine Projektion erweist, als eine Projektion der eigenen Wünsche und Sehnsüchte auf das Objekt, in dem Fall auf das Objekt Staat, da der sich nämlich doch bitte gefälligst um das Schicksal der nicht so Begünstigten zu kümmern hätte, und eben nicht als eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Objekt. Worin es resultiert, wenn man den Staat gegen den Markt, den Etatismus gegen den Neoliberalismus ausspielen möchte, das kann man ganz aktuell an Marine Le Pens Sympathie für die griechische Linkspartei Syriza sehen. Damit bin ich bei dem Punkt, auf den ich vorher schon einmal verwiesen habe. Bei der Rolle des Staates, nämlich als aktiver Gesellschaftsplaner und Krisenmanager, wie Johannes Agnoli das einmal genannt hat. Marx und Pashukanis hatten noch den klassisch liberalen Staat vor Augen, weswegen sich ihnen dieses Problem so auch gar nicht stellen konnte. Marx, weil er davon ausgegangen ist, dass auf die nächste große Krise ohnehin die soziale Revolution folgen würde, die Staat und Kapital aus der Welt schaffen und eine vernünftige Gesellschaftsform an ihre Stelle setzen würde. Für Paschukanis als Parteigänger der russischen Revolution gilt wahrscheinlich Ähnliches zu sagen, sodass der Hauptgegner seiner Polemik, auch wenn ich vorher gesagt habe, dass sie durchaus eben auch linke Staatsvorstellungen trifft, der Hauptgegner seiner Polemik nichtsdestotrotz natürlich die bürgerlich-liberale Staatstheorie war. Und er sich eben auch nicht vorstellen konnte, dass es zu einem Krisenlösungsmodell kommen könnte, in dem sich Arbeit und Kapital unter dem Dach des Staates zusammenfinden, um so die gesellschaftliche Einheit wiederherzustellen. Doch spätestens der Faschismus und vor allem der Nationalsozialismus, der dieses Programm bis zur letzten Konsequenz von Krieg und Vernichtung durchgesetzt hat, spätestens das machte ein solches Krisenlösungsmodell historische Realität und stellt damit die Staatskritik vor einen Gegenstand, der zu Marxens Zeiten einfach nicht bestanden hat. Jede Staatskritik heute allerdings, die sich dem nicht stellt und diese Möglichkeit einer solchen Krisenlösung zu ihrem innersten Moment oder zu dem innersten Antrieb ihrer Kritik macht, wird damit zugleich zu einer Lüge, zur Rationalisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse und der Barbarei, die diese hervorgebracht hat und weiterhin hervorbringt. Ich halte nichts davon, irgendwelche Programme mit der Gießkanne zu stricken. Zweifellos, ein schöner Satz, zweifellos ist dieser Satz für sich genommen einfach nur sinnlos. Die bedächtige Weisheit des Experten, den so schnell nichts umhaut, schon gar nicht so eine Krise, muss er aber dann trotzdem noch untermauern. Nicht mit der Gießkanne ist das Standardbekenntnis, dass hoffnungsvolle politische Nachwuchstalente, denen die Weltverbesserei erst kürzlich ausgetrieben wurde, gedankenlos in jede Kamera plappern können müssen, die ihnen hingehalten wird. Übersetzt heißt es nämlich, der Sozialstaat darf nicht einfach wahllos denen geben, die brauchen, sondern muss den Imperativen der kapitalistischen Produktionsverhältnisse gerecht werden. Wachstum, zumal wirtschaftliches, ist das Ergebnis von Zucht, heutzutage Fördern und Fordern genannt. Wer die Gießkanne überall hinhält, lässt auch das Unkraut wachsen. Für so einen kleinen Satz ist das ganz schön viel. Der Unsinn ist überdeterminiert, wie sonst nur die Elemente des manifesten Trauminhalts. Gleichzeitig erweist er sich aber als erschreckend realitätstauglich. Denn dass der Sozialstaat den Imperativen der Kapitalverwertung gehorchen muss, spricht natürlich in der Öffentlichkeit niemals gegen den Sozialstaat, sondern immer für die Verwertung, und wer das nicht allzu offen aussprechen möchte, bedient sich halt der Mittel der Traumarbeit, psychoanalytisch gesprochen. Aber der Traum von der Rückkehr des Staates, den die linke Neoliberalismuskritik in den letzten Jahren träumte, war eine dürre Rationalisierung des Realitätsprinzips und hatte und hat mit Wunscherfüllung, wie im tatsächlichen Traum, nichts zu tun. Die Pointe dabei aber ist, wir alle verstehen die Komik des Satzes auf Anhieb. Dass sie uns Triebabhur verschafft, deutet darauf hin, dass wir mit dem Realitätsprinzip noch ein Hühnchen zu rupfen haben. In der Übereinstimmung können wir vielmehr trotzdem erkennen, dass nicht nur unser Denken, sondern auch dessen unausgesprochene Voraussetzungen, unsere psychologische Konstitution, gesellschaftlich im strengen Sinne sind. Sie entstehen nicht nur durch Einfluss der Gesellschaft, sondern sind Teil von ihr. Ich habe diese Erörterung vorangestellt, weil ich im Folgen über ähnliche Sachverhalte reden möchte. Es wird um die Denkbewegung und Gedankenformen gehen, durch die hindurch der Staat als Retter aus der Not des Kapitals erscheint. Alles, was ich im Folgenden erzählen werde, ist unplausibel ohne den Gedanken, dass der Staat nicht nur eine formale Struktur und ein Machtverhältnis ist, sondern eben auch ein solcher psychologischer Sachverhalt. Genauer, das Krisenbewusstsein, das sich in den letzten Wochen gezeigt hat, ist inhaltlich und formal eine kollektive Fantasie von der Omnipotenz des Staates. Der Staat ist das a priori jedes Elements der politischen Debatte. Alle aufgerufenen Bilder setzen diejenige Souveränität voraus, die Gebrauch von der Gießkanne macht. Wenn es nämlich Privatleute machen, dann spenden sie Geld, aber sie machen keine Wirtschaftspolitik. Staat, um dem Missverständnis vorzubeugen, ist hier nicht als Vater zu dechiffrieren, sondern umgekehrt ist diese Setzung, Vater und Staat, Teil der Reaktion auf die Enttäuschung, die in der Krise eine ganz bestimmte Form bekommt. Als kollektive Fantasie von der Omnipotenz des Staates ist das Krisenbewusstsein gleichzeitig eine Verleugnung der Krise, sowie auch eine Verleugnung dieser Identifikation. Auf der einen Seite erscheint den Landsleuten die Wirtschaft als Quelle grenzenlosen Schicksals. Wissen von ihrem Zustand besitzen sie nur in Form der Prognosen der Experten mit ihren Indikatoren, von denen sie wiederum nicht wissen, was diese überhaupt messen und ob sie richtig erhoben wurden. Trotzdem, und als sei es die klarste Sache der Welt, reden alle so, als gäbe es irgendein Wir, das dem Zustand der Wirtschaft kollektiv gerecht werden muss und kann. Niemand äußert dabei irgendeine plausible Idee, woher der Anspruch auf unbedingte Geltung der Gesetze der Wirtschaft herrührt. Selbst unplausible Erklärungen sind Mangelware. Demgegenüber erscheint allen der Staat als Ursprung der Ordnung, durch den sie, wenn sie sich nur als nationale Einheit erweisen, alles in der Hand haben können. Die Ewigkeit der ökonomischen Gesetze hat eine ihr scheinbar völlig fremde Bedingung, also das staatliche Bewusstsein, das die Ordnung einfach schaffen kann. Das passt nicht zusammen. Thank you. eine kurze methodische Zwischenbemerkung. Wenn ich immer davon rede, dass etwas erscheint, dann meine ich nicht, sieht so aus, aber in Wirklichkeit ist es ganz anders, sondern dann meine ich, dass die Sache, die erscheint, um die es geht, sich wirklich anders darstellt, als sie sich verhält. Zu erörtern sind also die Voraussetzungen, die dafür sorgen, dass sie dies tut. Das heißt also in diesem Fall, wie kann es dazu kommen oder konnte es dazu kommen, dass der Staat ein solcher psychologischer Sachverhalt geworden ist? Bevor dies geschieht, ist aber zunächst einmal wohl noch zu fragen, ob die beschriebenen Eigenschaften, also schicksalhafte Ohnmacht auf der einen Seite und kollektive Omnipotenzfantasien auf der anderen, nicht nur Eigenschaften der öffentlichen Debatte sind. Rümpft also ein durchschnittlicher Ökonom oder ein durchschnittlicher Manager die Nase, wenn er etwa in der FAZ die Überschrift Merkel und Wenn bekennen sich zum Freihandel liest, das war die Überschrift, und dann als ersten Satz, die beiden größten Exportmächte der Welt, Deutschland und China, haben vereinbart, die wankende Weltwirtschaft gemeinsam stabilisieren zu wollen. Freihandel besteht also in erster Linie im Stabilisieren. Da müsste einem Wirtschaftsexperten doch irgendwas auffallen. Tut es aber nicht. Ein Blick in die weitgehend unhinterfragt angenommenen Begriffe der Volkswirtschaftslehre zeigt, mit Reduktion komplexer wissenschaftlicher Zusammenhänge auf einen möglicherweise beschränkten Horizont des Publikums hat all das wenig zu tun. Wer sich in der wirtschaftswissenschaftlichen Fachliteratur über die Krise bzw. über vergangene Krisen informieren möchte, bekommt auch nichts wesentlich anderes geboten. Charakterisiert wird die Krise dort schlicht als Ausfall ihres Gegenteils, also als nicht stattfindendes Wachstum. Die Antwort auf die Frage nach dem Grund ihres Auftretens ist der Verweis auf ihre zyklische Wiederkehr. Es gibt sie, weil sie nun mal eine Phase im Konjunkturzyklus ist. Keine Panik. Was an dem Lehrbuch auf die Phasen des Konjunkturzyklus folgt, sind Indikatoren, die ihre Existenz anzeigen sollen. Die Indikatoren sind dann Lohnhöhe, Preisniveau, Auftragsvolumen, Produktionsvolumen und dergleichen mehr. Bei all dem handelt es sich um statistische Größen, die naturgemäß keinerlei Ursache-Wirkungszusammenhänge abdecken. Die Kategorien verweisen nicht immanent und zwingend aufeinander, sodass nicht, wie in der Theorie des Liberalismus, der Gesamtzusammenhang gedanklich reproduziert werden kann. Vielmehr, und das ist dann die Tätigkeit von Ökonomen, müssen die Größen in einem Modell in Verbindung gebracht werden. Derlei Modelle gibt es viele und tatsächlich lässt sich trefflich darüber streiten, was jenseits des Modells Ursache und was Wirkung ist. Steigt das Auftragsvolumen, könnte eine Frage sein, weil die Löhne gestiegen sind, oder steigen die Löhne oder die Lohnsumme, weil es mehr Aufträge gibt. Mathematisch stimmt beides, sachlich ist beides unwesentlich, weil bloß quantitativ. Der reale Zwang, dem die Charaktermasken in der Gesellschaft unterliegen, kommt in den Modellen nicht vor. Also der reale Zwang, das ist eben der Zwang zur Akkumulation, der sich objektiv vollzieht. Wer Wert in Form eines bestimmten Produktionsmittels besitzt, ist zum Erhalt dieses Werts gezwungen, in Arbeitskraft und Rohstoffe zu investieren, also es zu verwerten. Dies ist ein Zusammenhang, der in ökonomischen Theorien als schlichter Fakt vorausgesetzt wird, aber als Gegenstand der Theorie nicht vorkommt. Die Formeln, die in den ökonomischen Modellen Verwendung finden, täuschen die Genauigkeit exakter Wissenschaft bloß vor. Verhielte sich etwa die Physik genauso, bestünde das Fallgesetz in der Aussage, dass der Apfel fällt, weil er nicht mehr oben bleibt. Wie der Unsinn in den Talkshows handelt es sich dabei, also bei diesen ganzen Theorien und Modellen, um etwas anderes als um schlichte Dummheit. Wir können gegenüber der ökonomischen Theorie des 20. Jahrhunderts, mit dessen Verfallsformen wir es hier zu tun haben, nicht die Geste von Marx wiederholen, der die des 19. Jahrhunderts als Vulgärökonomie bezeichnet hat. Denn Marx konnte berechtigterweise davon ausgehen, dass das Kapital mit Notwendigkeit tatsächlich akkumuliert und das Wissen der Ökonomen dazu völlig unnötig war. Spätestens seit der Weltwirtschaftskrise 1929 ist diese Annahme falsch, weshalb die Frage sein muss, wie etwas stabilisiert werden kann, was wesentlich subjektloser Prozess ist und daher ungewusst bleibt und von dem die Ökonomen auch tatsächlich nichts wissen. Solange alles automatisch funktioniert, ist das kein Problem. Der Staat muss aber irgendwas tun, um zu stabilisieren. Und dafür müsste er eigentlich wissen, was er stabilisieren will. Der volkswirtschaftliche Kategorienapparat, den ich gleich im Folgenden behandeln werde, ist der Niederschlag von Bemühungen, diesen Irrsinn zustande zu bringen. Der Gedanke an Notwendigkeit, also an objektiven Zwang, an Zwang, der von den Objekten, also den Waren, den Produktionsmitteln und so weiter ausgeht, muss dem volkswirtschaftlichen Denken daher notwendig fremd werden. Das ist vielleicht eine überraschende Aussage, immerhin gilt es als Allgemeinplatz linker Theorie, dass die bürgerliche Ideologie unter anderem den Zweck besitzt, die Ordnung der Gesellschaft als ewige Naturnotwendigkeit auszugeben und somit Herrschaft zu legitimieren. Wieso soll also in der Theorie keine Notwendigkeit vorkommen? Und tatsächlich beanspruchen die Ökonomen überzeitlich, also ewig gültige Gesetze entdeckt zu haben bzw. auszuarbeiten in ihren Modellen. Der Gedanke der Ewigkeit, um die es dabei geht, und das ist ein wichtiger Punkt, hat seinen Fixpunkt allerdings nicht mehr im Objekt, wie die liberalen Theorien, sondern im kollektiven Subjekt, in der Souveränität des autoritären Staates. Das ist es, was ich im folgenden historischen Teil nachweisen möchte. Er, der Staat, entspricht der Idee des Schicksals und nicht der des Fortschritts. Die polemische Kurzfassung dieses Nachweises ist simpel. Die liberale Ökonomie bezog ihre Vorstellung von Notwendigkeit im Denken, also warum ein bestimmter Begriff so gebildet werden muss und nicht anders, warum er wahr ist, bezog ihre Vorstellung von Notwendigkeit im Denken aus der Notwendigkeit außerhalb des Denkens, die in der Überwindung der Natur durch Arbeit bestand. Arbeit als Begriff, nicht als quantitative Größe, war die Reproduktion des realen Maßes der Produktion im Denken und auf ihrer Basis konnte die patriarchale Identifikation mit dem Allgemeinen entstehen. Also die patriarchale Identifikation ist Mensch gleich Mann. Produktion und Distribution des Reichtums konnten somit als geregelt durch eine Naturnotwendigkeit erscheinen. Wenn nun aber in Form der strukturellen Massenarbeitslosigkeit Arbeit als überflüssig erscheint, ist offenkundig, dass der Zwang, der die Gesellschaft beherrscht, nicht auf einer solchen Form von Notwendigkeit beruhen kann. Darauf ließe sich nun antworten, dass die Überflüssigkeit nur eine Überflüssigkeit für das Kapital bedeutet, der Großteil der Menschen auf diesem Planeten aber Mangel leidet und nur, weil die juristischen Formen des Privateigentums sie von den Produktionsmitteln abhält, heißt das ja nicht, dass ihre Arbeitskraft überflüssig wäre. Es wäre also eigentlich nur Vulgärökonomie, die nicht einsieht, dass sie als bürgerliche nichts mehr zu suchen hat. Oder geschichtlich überholt ist oder irgendwie sowas. Genau das meinte Marx mit dieser Pointe. Es ist dies die Frage nach dem Status der Arbeit in einer nachkapitalistischen Gesellschaft. Für die Frage nach der Notwendigkeit im ökonomischen Denken, also ob das da drin existiert und wo es geblieben ist, ist die Antwort auf diesen Streit aber erst einmal ziemlich egal. Denn gerade wenn die Überflüssigkeit, Überflüssigkeit aus der Perspektive des Kapitals ist, heißt das ja, dass die Herrschaft der Akkumulation über die Produktion nicht nur nicht notwendig, sondern in zunehmendem Maße sogar unmöglich ist. Das ist die Krise. Der patriarchal-männlichen Sachlichkeit wird fortschreitend der Boden entzogen, weshalb sie sich nur im Modus der Regression auf vermeintlich Ursprüngliches reproduzieren kann, also in der Geschlechterideologie des 20. Jahrhunderts. Also wo es dann um männliche Schaffenskraft, Genie und ähnlichen Schwachsinn geht. Und tatsächlich besteht ein riesiger Teil der noch nicht überflüssigen Arbeit in Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung und Verwaltung des Zwangs. Damit meine ich nicht in erster Linie die Polizei, die Armeen und ähnliche Repressionsorgane, sondern die riesigen Bürokratien der Versicherungen, die Werbewirtschaft, die Arbeitsvermittler, der allergrößte Teil der Sozialwissenschaften, der Journalismus, die Medizin und die Psychologie, die alle auf der einen Seite diejenigen betreuen, die darunter leiden, dass sie nicht gebraucht werden, wie auch diejenigen, die gebraucht werden und an aus Leistungsdruck resultierender Überlastung krank werden. Sie alle sind damit beschäftigt, der Gesellschaft Arbeit, Arbeit, Arbeit zu verabreichen, wie Eltern einem Baby mit zugekniffenem Mund Spinat. Sie alle, hierin liegt die Paradoxie und die Eigenart des 20. Jahrhunderts, arbeiten daran, Arbeit weiterhin notwendig zu machen. Das ist kein leichter Job, denn die Rede vom vermeintlich grenzenlosen Kapitalismus ist lächerlich. Im ökonomischen Bereich ist dies die Aufgabe von Konjunkturpolitik und Monopolkontrolle. Aufgaben, Bereiche, deren Notwendigkeit sich im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts erwiesen. Vorher gab es die eigentlich kaum. Der Schein von Ewigkeit, mit dem sich die volkswirtschaftlichen Kategorien umgeben, ist daher nicht von äußerer, sondern von innerer Realität geprägt. Von innerer Realität des Subjekts. Daher die kollektive Omnipotenzfantasie und die Regression auf Ursprungsphänomene. Auch ist es deshalb möglich, vom Krisenbewusstsein in psychoanalytischen Kategorien zu reden. Der Satz, sie wissen es nicht, aber sie tun es, also ein ganz zentraler aus dem Fetischkapitel, bekommt so eine andere Bedeutung, weil sich das Nichtwissen nicht auf Äußeres Ungewusstes bezieht, sondern auf Inneres Unbewusstes, das die äußere Realität fixiert. Was freilich nicht heißt, die menschliche Psyche oder gar die menschliche Natur für den Grund zu halten, aus dem alle an der bestehenden Ordnung festhalten. Die menschliche Natur ist nicht weniger prekär als die Gesellschaftsordnung. Sonst würde nicht regrediert. Gewiss sind sich die Individuen der Ewigkeit der Kategorien, die ihnen die Welt bedeuten, lediglich so, wie sie sonst glauben, ihr Nierenleiden vom Uropa mütterlicherseits geerbt zu haben. Daher neigen sie permanent dazu, Gesellschaft rassenbiologisch bzw. aktueller in den Kategorien der Genetik, also als Kommunikationsnetzwerk, zu beschreiben. Zutreffend ist die Rede davon, dass die bürgerliche Ideologie die Gesellschaft als ewige Naturnotwendigkeit legitimiert, also nur dann, wenn zusätzlich gesagt wird, dass auch die Begriffe der Natur schon lange nicht mehr von Notwendigkeit geprägt sind, sondern selbst auch als Konstruktionen erscheinen. Mit den Geschlechtscharakteren verhält es sich entsprechend genauso. Ewigkeit bedeutet hier Schicksal, während Notwendigkeit die Möglichkeit ihrer Überwindung durch Fortschritt mit einschließt. Wenn ich weiß, dass sich etwas objektiv notwendig vollzieht, also ein Naturgesetz, ist das genau der Trick, den ich anwenden kann, um es sich anders verhalten zu lassen. Dieser Gedanke ist in der Idee des Schicksals nicht vorhanden. Im autoritären Staat hingegen ist Zwang nicht notwendig, sondern so grundlos und unvermittelt, wie dem Ich und dem Es das Über-Ich erscheint, und so notwendig wie dieses, wenn alles so bleiben soll, wie es ist. Subjektiv ist das Über-Ich doppelte grundlose Autorität, zum einen, weil es unbewusst ist, das war es schon immer, und zum anderen, weil es keine äußere Legitimation kennt. Soweit die allgemeine Skizze der Situation, die sich heute in der Krise befindet. Spezifisch ökonomischer möchte ich diesen Zusammenhang nochmal an der Begriffsgeschichte der volkswirtschaftlichen Kategorien selbst darstellen, um dann anschließend darstellen zu können, auf welche spezifische Geschichte die Fantasie von der Omnipotenz des Staates rekurriert. Aus naheliegenden Gründen wähle ich dazu die Kategorien Preisniveau, Kaufkraft, Sozialprodukt und Konjunktur. Wo, lautet die Frage, steckt in diesen auf den ersten Blick rein quantitativen, sachlichen Größen der Staat? Und warum, ist dann die Frage, ist es nicht irgendein Staat, sondern der autoritäre Staat? Oberflächlich verraten die Kategorien zunächst einmal, dass sie in einem theoretischen Zusammenhang entstammen, in dem es nicht wie im Liberalismus wesentlich um Produktion, sondern in dem es um Verteilung geht. Preisniveau und Kaufkraft sollen messen, wie viel die Einzelnen erhalten. Sozialprodukt ist die Summe des zu verteilenden Produkts und Konjunktur beschreibt die Schwankung der Größe des Produkts in der Zeit. Die wissenschaftlichen Strömungen, die sich um diese Begriffe herum entwickelt haben, also Keynesianismus und Neoliberalismus, unterscheiden sich nur in der Vorstellung von den Prinzipien, nach denen diese Verteilung vonstatten gehen soll. Dabei geht es nicht, Achtung Gießkanne, um die Verteilung von Konsummitteln. Die Institutionen, die die Notwendigkeit der Arbeit aufrechterhalten, stellen immer wieder die Frage, wie die Gesellschaft, also das ominöse Wir, ihre Mittel verwendet. Verteilt wird, marxistisch gesprochen, die gesellschaftliche Gesamtarbeit. Ideell befindet sich bereits hier der Staat im Mittelpunkt des Denkens. Individualisierten Bürger des 19. Jahrhunderts und die arbeitsteilig arbeitenden Proletarierinnen zu dieser Zeit brauchten den Staat zwar, damit sie sich rechtsförmig zueinander verhalten können. Demgegenüber ist Verteilung der gesellschaftlichen Gesamtarbeit, also einer realen Abstraktion, etwas, was von vornherein nur durch eine kollektive Instanz erfolgen kann. Zwar verteilte der Staat und verteilt der Staat real kein gemeinsames Produkt, gleichzeitig ist aber jede politische Debatte an die Fiktion geknüpft, dass das Geld des Staates unser aller gemeinsames Geld ist. Wir den Gürtel enger schnallen müssen und Steuerhinterzieherinnen uns etwas wegnehmen. Es herrscht also die Fiktion, dass alle mögliche Arbeit a priori bereits verwertet ist und in Form eines Produkts vorliegt. Was natürlich Unfug ist, das entspricht dem Fixieren der Notwendigkeit in den Kategorien. Die werden nur noch als Tatsache vorausgesetzt. Der Witz ist aber, dass geguckt werden muss, wie passiert das überhaupt, wie passiert Produktion. Ein stabiles Preisniveau ist zudem das Ziel der Geldpolitik. weshalb eine solche Kategorie und seine Stabilisierung ohne staatliche Autorität nicht einmal denkbar ist. Gleichzeitig korrespondieren die Begriffe mit dem aus der neoliberalen Theorie stammenden Begriff der Ordnung, also der Wirtschaftsordnung. Wer etwas Niveau nennt, wünscht dessen Stabilität, und wer Stabilität zum Ziel hat, pflegt offensichtlich das Ideal einer Ordnung und nicht etwa eine permanente Fortentwicklung des Reichtums, wie sie der Liberalismus propagiert hat. Unordnung ist in diesen Kategorien zu verhindern, und Preisniveau ist diejenige Kategorie, die der Notwendigkeit entspringt, zum Zweck der praktischen Stabilisierung die Höhe der Preise nicht in der Form zu messen, in der dies im Kapitalismus naturwüchsig geschieht, also in Geld. Das taugt nicht. Das merken wir jetzt ja auch wieder. Stattdessen braucht es, um im Jargon der wirtschaftspolitischen Sozialtechnologie zu formulieren, eine operationalisierbare Kategorie. Es braucht ein zweites Maß, um die Angemessenheit des ersten, also des Geldes, zu kontrollieren. Das Geld, das macht immer so wilde Sprünge an der Börse. Dieses zweite Maß der Preise wiederum erscheint notwendig und setzt sich wirtschaftspolitisch durch, weil die vermeintliche Instabilität kenntlich wurde an der Unzuverlässigkeit des natürlichen Maßes in der Krise. Also natürlich jetzt immer dem Begriff der Sache, also seiner Natur entsprechend. Und das Kapital misst sich halt nun mal in Geld, das kann nicht anders. Und der Wert auch. Historisch war diese Durchsetzung der Kategorie Preisstabilität eine Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise und in Deutschland auch auf die Inflation von 1923. Die Instabilität ihrerseits war zwar nur die bornierte Wahrnehmung des krisenhaften Fortgangs der Kapitalakkumulation, also von etwas vorab Instabilen, aber was interessiert das, die an ihrem Erhalt Interessierten? Innerhalb weniger Jahre wurde Mitte der 1920er Jahre der zuvor in der bürgerlichen Nationalökonomie nahezu nicht existente Zustand der Krise zum zentralen Problem. Weil er als Begriff aber die Einsicht in die Unhaltbarkeit des Wert als Verkehrsform erzwingt, musste er sofort wieder im Mythos der Konjunktur zum Verschwinden gebracht werden. Konjunktur, egal ob sie gerade aufschwingt, abflaut, einbricht oder gar stagniert, ist nicht einfach nur ein anderes, weniger marxistisch belastetes Wort für Krise. Konjunktur korrespondiert ebenfalls mit dem Begriff der Ordnung und meint den Prozess des immer wieder Abweichens und Zurückkehrens zum Ideal der Ordnung, die sich nicht permanent selbst revolutioniert, sondern sich lediglich im Wachstum befindet. So entstand der wissenschaftliche Zweig der Konjunkturforschung und mit ihr Konjunkturpolitik, die das Ziel haben sollte, den Werdegang der Wiederherstellung der Ordnung zu bestimmen. Vorgestellt wurde diese Ordnung als Gleichgewicht, was zur Notwendigkeit zurückführt, mit dem Preisniveau ein zweites Maß des Reichtums neben dem Geld zu entwickeln. Denn die naturwüchsige Akkumulation des Kapitals mit Notwendigkeit kennt kein Gleichgewicht, sondern nur ein permanentes Mehr durch die permanente Revolutionierung der Produktion. In der Fähigkeit des Geldes, für alles im Allgemeinen und für nichts im Besonderen einstehen zu können, stellt sich die Gleichheit der Arbeitsprodukte als Produkte abstrakt menschlicher Arbeit dar. Aber das Geld misst tatsächlich nicht das Gleichbleiben der Proportionen bei der Reichtumsverteilung, in dem Sinne, in dem die Nationalökonomie der 20er Jahre es gerne gehabt hätte, um feststellen zu können, wann etwas aus dem Ruder läuft. Die konstruktive Schaffung eines solchen zweiten Maßes macht daher auf den ersten Blick sehr viel Sinn. Denn wie wäre Geld alleine als Maßstab heranzuziehen? War das Preisniveau in Italien vor der Einführung des Euro höher als in Deutschland, weil bereits ein Kaffee ein paar hundert Währungseinheiten kostete? Steigt das Preisniveau in einem Land, in dem alles doppelt so teuer wird, wenn auch alle Einkommen um das Doppelte steigen? Der Begriff Preisniveau ist die Umkehrung des Begriffs Kaufkraft, bei dem sich dasselbe Problem ergibt. Wie lässt sich messen, was ich für 5 Euro bekomme, wenn die Antwort nicht tautologisch sein soll? Denn sie lautet selbstverständlich nur, das, was 5 Euro wert ist. Es geht hier nicht um die von der Volkswirtschaftslehre bei Zeiten eingestandene Unmöglichkeit, Änderungen von Preisniveau in Kaufkraft in der Praxis zu ermitteln. Deswegen haben sie immer nur ihre Indikatoren. Es geht um eine bereits logische Unmöglichkeit. Das Geld ist nicht in erster Linie quantitativer Maßstab des Werts, sondern vermittelter Ausdruck des Widerspruchs der Form des Reichtums selbst. Der Reichtum muss sich bewegen, also akkumulieren. Und das macht er, weil er widersprüchlich ist. Als solcher ist der Wert hinten und vorne nicht vermittels der Konstruktion eines zweiten Maßes operationalisierbar. Operationalisierung durch den Staat zielt in letzter Instanz darauf, dem Kapital seine naturwüchsig sich vollziehende Geschichte zu nehmen und es eben als Ordnung zu etablieren, als Ordnung, die a priori stabil ist und Arbeit, wie oben erläutert, erst notwendig macht und nicht die Notwendigkeit der Arbeit voraussetzt. Das ist immer der wichtige Widerspruch bei der ganzen Sache. Also 19. Jahrhundert, Arbeit ist notwendig. Wie sie das wurde, ist nochmal ein ganz anderes Thema. 20. Jahrhundert, Arbeit ist nicht notwendig, sondern wird notwendig gemacht. So, die Nestbarkeit hat natürlich auch einen politischen Grund. Die Sozialdemokraten und die christlich orientierten Sozialpolitiker vor dem NS wollten beweisen, dass die Wirtschaft aus dem Gleichgewicht gerät, weil sich die Verteilungsproportionen zu Ungunsten des Proletariats verschieben. Und die Konservativen wollten das Gegenteil beweisen, nur weil das Proletariat zu viel kriegt. Deswegen ist es mit den übertriebenen Forderungen des Proletariats in den Ruin getrieben worden. Das ist natürlich beides Blödsinn, wird aber heute immer noch aufgeführt, das Spielchen. Selbstverständlich kann aber mit dem Preisniveau keine von beiden Seiten irgendetwas beweisen. Die bereits vor der Weltwirtschaftskrise entwickelten frühen Konjunkturmodelle, die der Vorhersage dienen sollten, waren so unzureichend, dass sie nicht einmal in der Lage waren, die Weltwirtschaftskrise überhaupt anzuzeigen. Also selbst zu dem Zeitpunkt, als sie dann da war. Man sah nichts in den ganzen Statistiken. Die ökonomischen Experten stehen heute nicht zum ersten Mal in der Geschichte völlig baff vor den Resultaten ihrer eigenen Gesellschaft und deren Handel und Wandel. Ein Wunder war das nicht, denn die operationalisierbaren Kategorien selbst waren ja noch wissenschaftliche Blaupausen und die Entwicklung der Macht, die in der Lage gewesen wäre, die Ordnung herzustellen, in der die Kategorien gelten, nämlich der autoritäre Staat, war zwar schon ziemlich weit gediehen, aber aus der Rückschau betrachtet, war ja noch in der Entstehungsphase. Der sogenannte Kriegssozialismus des Ersten Weltkriegs hatte zwar schon einiges an Vorarbeit geleistet, aber gebrauchsfertig waren die Kategorien erst nach 1945. Das Bruttosozialprodukt weist die Einführung in die Volkswirtschaftslehre, Zitat, stellt die Summe aller Güter und Dienstleistungen dar, die in einer Wirtschaftsperiode erstellt werden. Es versteckt sich hinter dem Problem des Preisniveaus ganz offensichtlich das Problem der Dialektik von Tauschwert und Gebrauchswert, wobei ersterer, also der Tauschwert, problemlos in Geld messbar ist, letzterer aber bekanntlich nur in der seiner Naturalform angemessenen Einheit gemessen werden kann. Denn wie genau sollen denn alle Güter und Dienstleistungen summiert werden? In Meter, Liter, Kilogramm, Stück oder Volumen? Die Vorstellung einer Metereinheit, die alle Gebrauchswerteinheiten umfasst, ist absurd. Ist ein Liter Milch nun eine Einheit Bruttosozialprodukt oder sind es sieben? Ist ein Fließband eine Einheit Bruttosozialprodukt und ist ein Pfund Kaffee ungemahlen, so viele Einheiten wie Bohnen im Päckchen sind, während es gemahlen eine halbe ist? Von der Addierbarkeit der Dienstleistungen sage ich jetzt erstmal gar nichts. Die spätere Nationalökonomie, weil sie dieses Problem hat, aber sich nicht drum kümmert, hat dementsprechend theoretisch nichts als Dummheit zu bieten. Insofern setzt sie tatsächlich die Vulgärökonomie fort. Praktisch befand sie sich aber eben im Bündnis mit einer Macht, die nicht nur austeilen, sondern auch zuteilen kann. Die Macht kann die logische Unmöglichkeit zwar nicht logisch lösen, denn selbstverständlich gibt es keine zweite Einheit des Sozialprodukts. Sowohl Brutto- als auch Netto-Sozialprodukt werden letztlich doch wieder in Geld angegeben. Was sie aber machen konnte und was historisch die Existenzweise des autoritären Staates begründet hat, war, sich das Leben der Menschen so unterzuordnen, dass alle gezwungen sind, sich selbst und den Wert ihres Lebens im Lichte des Ganzen zu sehen. Die Nützlichkeit der anderen für dieses Ganze, gemeinhin das Volk, wird das willkürliche Maß dafür, was den Einzelnen ihres individuellen Werts wegen zukommen soll. Vermittels eines solchen Willkürakts entsteht tatsächlich die Möglichkeit des zweiten Maßes. Was sich dann nämlich durch Messen beurteilen lässt, ist die Antwort auf die Frage, ob etwa der Lohn, den Einzelnen in Geld erhalten, dem entspricht, was sie aus der so fetischisierten Sicht des Ganzen verdienen, oder ob er den Nutzen für dieses Ganze übersteigt und somit die Produktion von Notwendigkeit untergräbt. Gleichgewicht herrscht in dieser Illusion, wenn der Verdienst dem Nutzen entspricht. Es ist dies noch heute die Logik des berühmten Warenkorbes, der ein Index für die Kaufkraft und damit auch für das im Allgemeinen unmessbare Preisniveau abgeben soll. Also die Fiktion beherrscht jede Debatte um Verteilungsgerechtigkeit, Managergehälter und Lohnzurückhaltung in Tarifrunden und ihren Ausgangspunkt hat sie in der Rassenbiologie und den Debatten um Euthanasie und Sterbehilfe. Der Staat als Hüter der Gesamtarbeit wird so zu einer Form der Selbstwahrnehmung und somit eben auch zu einem psychologischen Sachverhalt. So und nur so machen Preisniveau, Kaufkraft, Sozialprodukt und Konjunktur irgendeinen Sinn. Sie verweisen auf eine Gesellschaft, die ohne Revolution aus ihrer Naturwüchsigkeit nicht herauskommt, aber gleichzeitig nur aus souveräner Willkür in ihr verbleiben kann. Die Subjekte erscheinen dementsprechend als nationale Konstruktionen, die sich die Notwendigkeit der Gewalt, die sie sich antun, von Natur garantieren und vom Staat aufzwingen lassen wollen. Im Moment des Zusammenbruchs wiederum taucht mit einem Schlag die schon lange liquidiert geglaubte Objektivität des Werts und dessen notwendige Darstellung in Geld wieder auf. Alle Bemühungen waren umsonst. Die erste Reaktion darauf war die schlagartige kollektive Fantasie von der Macht des Staates, der diese Liquidation, also die der Objektivität des Werts, ins Werk setzt. Ganz so reagieren alle, als wäre der Staat zuvor abwesend gewesen und nicht gerade dessen Scheitern manifest geworden. Bei der Frankfurter Rundschau verhält es sich etwa so, verstaatlicht alle Banken, lautete die Forderung am 30.09. Eine Woche später wurde dann unter der Überschrift »Mehr Staat wagen« eine Chance beschworen. Zitat: »Diese Krise erzwingt eine Neuorientierung nicht nur an den Kapitalmärkten. Diese Regierung hat die Chance, den Nutzen eines starken Staates für die Gesellschaft zu demonstrieren.« Es wäre nicht gerade demonstriert worden, dass auch das nicht mehr hilft. Am nächsten Tag wurde die Chance dann auch schon Wahrheit. Zitat: Die Wahrheit ist, in letzter Instanz ist der Unterschied zwischen Staat und Markt kaum vorhanden. Am Ende ist alles Staat, am Ende sind es die Steuerzahler, die ihr Geld, ihre Bonität hergeben, damit sie auch morgen noch Geld verdienen können. Die Absicht der Autorinnen dieser Zeilen dürfte sein, die Leserinnen äußerlich fixiert in innerer Sicherheit zu wiegen. Wer aber derartiges liest und sich zudem traut, über das Gelesene nachzudenken, braucht keine längeren Abhandlungen, um die Rede vom selbstzweckhaften Charakter der Verwertung des Werts zwar nicht zu begreifen, aber zumindest doch als Ergebnis gesellschaftskritischer Reflexion plausibel zu finden. Die verkündete Bereitschaft, Geld herzugeben, um anschließend wieder welches verdienen zu können, geht locker als Wink des automatischen Subjekts mit dem Zaunpfahl durch. Auch die Rede von der neoliberal verblendeten Öffentlichkeit gerät mit einem Schlag ins Wanken. Wer freilich nicht wahrhaben möchte, dass die vorherige Rede vom Neoliberalismus im Wesentlichen Ressentiment war, wird die momentane Staatsfixierung wohl als politischen Sieg wahrnehmen, was ja ein breites Spektrum der linken Sozialdemokratie auch so tut. Auch ergibt sich in der akuten Krise für einen Augenblick ganz ohne theoretische Herleitung die Plausibilität des Satzes, dass Wert nicht nur eine ökonomische Größe ist, sondern ein gesellschaftliches Verhältnis. Es muss wohl irgendwie so sein, wenn alle Welt sich darüber den Kopf zerbricht, wie es wohl kommen kann, dass die Pleite von Banken in irgendwo unmittelbar Auswirkungen auf die eigenen Lebensbedingungen hat und nicht nur auf die Höhe des Werts des bescheidenen eigenen Besitzes. Selbstredend befinden sich bei denjenigen, die das feststellen, auch solche, die noch nie eine Aktie aus der Nähe besessen haben. Also ich zum Beispiel. Der Begriff der Totalität verwandelt sich so in etwas anderes als eine Kategorie negativer Dialektik, die er im autoritären Staat seinem Wesen nach ist. Und darüber, dass die Totalität des Weltmarktes seiner universellen Natur nach in konkurrierende Nationalökonomien zerfällt, braucht nicht einmal mehr diskutieren, wer zur Kenntnis genommen hat, wie schnell alle im engeren Sinne Verantwortlichen betonen, dass jeder Staat seine eigenen Banken zu retten habe. Allerdings bleibt es gewöhnlich bei diesem kurzen Augenblick der Erkenntnis. Zitat: Man muss das Kapital vielmehr abschaffen wollen, wenn man es begreifen will. Und dieser Wille, das Kapital abzuschaffen, hat außertheoretische Gründe. So hat Wolfgang Port einmal die Voraussetzungen dafür formuliert, unter denen mit der objektiven Widersprüchlichkeit ein einigermaßen angemessener Umgang gefunden werden kann. In der Krise kommt unmittelbar wieder zu Bewusstsein, dass in der Welt sachliche Abhängigkeit im wahrsten Sinne des Wortes herrscht. Gleichzeitig ist dies aber die Voraussetzung dafür, dass alle Beteiligten ihre übliche strukturelle Dummheit erneut in bewusste Entscheidungen verwandeln. Die strukturelle Dummheit ergibt sich aus der für sie im Konkreten notwendig undurchsichtigen Relation ihrer eigenen ökonomischen Praxis zur Reproduktion des Gesamtsystems. Dies konnten sich die Charaktermasken leisten, weil zum einen der Wert als automatisches Subjekt sie dazu brachte, sich an den sachlich gegebenen Zwang zur Produktion anzupassen. Die Akte der Anpassung führen zu einer Summe bornierter Einzelperspektiven, die weitgehend identisch, aber unfähig sind, ihre Identität zu erkennen. Reproduzieren und als gesellschaftliches Verhältnis durchsetzen kann der Wert sich objektiv, hinter dem Rücken der Einzelnen. Auch dann, wenn er durch den Staat als Notwendigkeit wieder gesetzt wurde, aber trotzdem gelten die Kategorien des Kapitals noch. Nur der Grund ihrer Geltung hat sich gewandelt. Wenn die Objektivität des Werts im Desaster endet, ist es mit der Einheit des Bewusstseins entsprechend schnell vorbei und autoritäre Garantien der Einheit sind gefragt. Der Charakter der sachlichen Abhängigkeit aller von allen, die die komplett subjektlosen volkswirtschaftlichen Modelle möglich macht, soll auf einmal eine reine Willensanstrengung sein. Die Rettungspläne müssen zwar nicht plausibel, dafür aber gewaltig sein. Spiegel Online etwa berichtet über eine geplante Maßnahme des gewaltigen Rettungsplans so: Gleichzeitig werde geprüft, ob die Regierung für neu emittierte Anleihen der Banken garantieren könne. Das würde den Banken erleichtern, sich über die Ausgabe festverzinslicher Wertpapiere neues Geld zu beschaffen. An derartigen Sätzen ist der Wunsch abzulesen, dass alles trotz Krise weiterlaufen soll wie bisher. Die Resultate des bisherigen Krisenprozesses sollen weiterhin fixiert werden können. In dem typischen Gedanken zur Geldbeschaffung mittels Staatsgarantie geht aber gerade deshalb alles drunter und drüber, weil in ihm ein durch keine politische Maßnahme überbrückbarer Widerspruch keine Beachtung findet. Dieser Widerspruch besteht zwischen den bornierten, aber identischen Perspektiven aller einzelnen Banken und der Objektivität der Zirkulation des Kredits. Denn einmal angenommen, der Staat wäre in der Lage, für die Ausgabe von Wertpapieren zu bürgen, was er ja auch tut. Selbstverständlich stimmt es dann, dass einer Bank die Geldbeschaffung leichter fällt. Nur, was für jede einzelne Bank stimmt, stimmt unter Berücksichtigung der Vorgänge in der Zirkulationssphäre, welche die einzelnen Perspektiven im Tausch miteinander verbinden, gerade nicht mehr. Denn die neu emittierten Anleihen, die den Banken Geld verschaffen sollen, müssen mit bislang anderswo deponiertem Geld bezahlt werden. Die Summen, um die es hier geht, hat hier niemand unterm Kopfkissen. Der Staat rettet mit solchen Garantien gerade nicht alle systemrelevanten Banken, sondern setzt die Bedingungen, unter denen diese sich erst recht in den Ruin konkurrieren. Der einzige Unterschied zu vorher ist der, dass diejenigen Banken die Gewinner sein werden, deren Staat dieses Spielchen am längsten durchhält. Daher der urplötzliche Zerfall des scheinbar globalisierten Kapitals in nationale Fraktionen, den die bornierten Einzelperspektiven permanent leugnen. Der kollektiv angestrengte staatliche Wille in der Krise dichtet sich, wenn er sich sowas ausdenkt, gegen Erkenntnis ab und vermeidet um jeden Preis diejenige Erkenntnis, dass der Finanzmarktkrise eine Entwertung des produktiven Kapitals vorausgegangen sein muss und eben kein Rückschlag auf die Realwirtschaft erfolgt. Die Kettenreaktion entsteht ja, weil mit den Verlusten einer Bank oder einem Unternehmen auch der Wert der Anteilsscheine an diesen Gesellschaften sinkt. Und diese wiederum stehen als Guthaben in den Bilanzen der anderen, was wiederum deren Kreditwürdigkeit sinkt, weil ihre Sicherheiten schwinden und so weiter. Die laut Begründung des Finanzmarktsicherungsfondsgesetzes ursächliche Mangel an Vertrauen, von dem alle reden, besteht also durchaus zu Recht, weil alle hoffen, dass die Entwertung am eigenen Kapital vorübergehen möge. Nur ist dieser Mangel an Vertrauen nicht ursächlich. Praktisch, aber unbewusst, erkennen alle Einzelnen die Entwertung, die vorausgegangene Entwertung des produktiven Kapitals an und setzen sich das paradoxe Ziel, die Konkurrenz als objektive Gegebenheit auszusetzen, weil wenn sie nicht ausgesetzt würde, dann würden die Pleiten passieren, um die Konkurrenzbetriebe mit der blinden Gewalt des Wertgesetzes persönlich niederzustrecken. Dies erscheint notwendig, weil in der Überakkumulationskrise nicht notwendigerweise die in der Konkurrenz unterlegenen Betriebe die Pleitekandidaten sind. Alle wollen mit der blinden Gewalt des Wertgesetzes die anderen persönlich niederstrecken. Wenn es subjektives Versagen Einzelner in den USA gegeben hat, haben deren Handlungen nicht als Krisenursachen auch den eigentlich soliden anderen Nationalökonomien geschadet, sondern umgekehrt dem genauso krisenanfälligen restlichen Kapital genützt, indem sie den Entwertungsschock auf das eigene Kapital gelenkt haben. Würden die Europäer ihr nationales Interesse nicht wahnhaft im Sinne der deutschen Ideologie geltend machen, sondern rational, wären sie den amerikanischen Managern, so die den Fehler gemacht haben, zu Dank verpflichtet. Die Behauptung, subjektive Gier amerikanischer Manager habe die Krise verursacht und die dortige Regierung habe auch unverantwortlich reagiert, ist die Projektion des Wunsches, nachdem in der nächsten Runde der Krise wiederum die USA die Hauptverlierer sein sollen. Die Wut nicht nur auf die amerikanischen Manager, sondern auch auf die eigenen, wiederholt diese Bewegung und renationalisiert die Fantasie von der Realwirtschaft im Bewusstsein, weil sie an einzelnen Personen nicht nur das bornierte eigene Interesse festmachen, sondern an ihnen auch jede vom Staat nicht kontrollierbare Objektivität ausschließen möchte. Also diese ganzen Ideen irgendwie, wir müssen das alles dadurch lösen, dass wir Transparenz schaffen, dass alles durchsichtig wird, dass alle mehr Ahnung von der Wirtschaft haben, das soll jetzt auch in Schulen schon gelehrt werden. Das ist alles grober Unfug, mit dem ganz simplen Gedanken zu erledigen, dass im Kapitalismus in der Konkurrenz nie alle gut beraten sein können, sondern es immer nur die Sieger im Nachhinein waren. Der gleiche objektive Widerspruch, also wenn alle genau wissen, wer demnächst pleite gehen wird, also was anderes kann dieses Wissen nicht beinhalten, dann heißt das natürlich, dass niemand mehr deren Aktien kauft, so wie jetzt bei der Hypo Real Estate, und dann sind sie erst recht pleite. Der gleiche objektive Widerspruch zwischen den Perspektiven aller und dem des Ganzen wird offenbar, wenn nicht einfach vorausgesetzt wird, dass der Staat in der Lage ist zu bürgen, sondern wenn gefragt wird, woher der Staat das Geld für die Garantien nimmt. Das Geld kann nur aus entweder Steuereinnahmen oder aus Staatsschulden stammen. Steuern senken die Liquidität derjenigen, die sie zahlen. Das heißt, wenn die Umsätze nicht einbrechen sollen, und das sollen sie nicht, steigt der Bedarf an Kredit in dem Maße, in dem er staatlich garantiert wird. Soll das Geld aus Staatsschulden stammen, muss Kreditfähigkeit nichtstaatlicher Stellen bestehen, bevor der Staat die vermeintlichen Mittel hat, sie herzustellen. Damit wird endgültig deutlich, dass die Zirkulation ihren Namen zurecht hat. Es dreht sich in ihr alles im Kreis, weil sich die vermeintlich unabhängige Realwirtschaft nur in ihren Formen bewegen kann. Das Bewusstsein von den wechselseitigen Tauschbeziehungen innerhalb der Zirkulationssphäre, im autoritären Staat ohnehin nicht sonderlich ausgeprägt, weil genau das ja immer fixiert werden soll, kommt in der akuten Krise vollends unter die Räder, obwohl sie gerade hier Thema werden müssten. In den Worten der Zeitungskommentare sind die bisherigen Maßnahmen verpufft. Das liegt freilich nicht daran, dass die aufgewendeten Mittel zu gering gewesen wären, sondern vielmehr strukturell daran, dass sich die notwendige Entwertung, die alle vermeiden möchten, in der Zirkulation nachvollzogen werden muss. Solange das nicht geschieht, lässt sich das Spielchen mit jeder beliebigen Summe wiederholen. Das Bewusstsein ist in der Krise von dem Glauben bestimmt, die Souveränität des Staates erlaube es, sich über die auf Marktbewegungen reduzierte Bewegung des Wertes hinwegzusetzen. Also die Reduktion auf Marktbewegungen hatte ja der autoritäre Staat ohnehin schon geleistet. Jetzt wird aber geglaubt, dass die Souveränität des Staates es erlaubt, sich über die auf Marktbewegungen reduzierte Bewegung des Wertes hinwegzusetzen, um so die Resultate zu erzwingen, welche die Produktion eigentlich hätte erzwingen müssen, wenn niemand die zum Finanzcrash verniedlichte Krise verursacht hätte. Formal wird dieser Glaube, dass es ein eigentliches Besseres gäbe, formal wird dies insbesondere daran deutlich, dass das FMSTFG, also dieses Gesetz, neue Bilanzierungsregeln festschreibt, die den Banken erlaubt, den durch den Crash erfolgten Wertverlust ihrer Papiere zu ignorieren. Damit sind jede Menge Insolvenzen umgangen worden. Und falls das nicht ausreicht, wurde auch noch der Zustand der Überschuldung neu definiert. Zitat aus dem Gesetz: Überschuldung liegt nun dann vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt. Das war bisher auch so. Es sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich. Zitat Ende. Was auch immer Wirtschaftsexperten, die das Gewitter erst sehen, wenn es aufgehört hat zu regnen und das Haus weggeschwommen ist, so für überwiegend wahrscheinlich halten. Die inzwischen diskutierte Bad Bank treibt dieses Prinzip auf die Spitze. Weil, so wie ich das gerade sehe, überhaupt nicht einberechnet wird, dass diese ausgelagerte Gesellschaft, die alle Verlustpapiere beinhaltet, natürlich auch als Verlust bilanziert werden muss. Aber wer weiß. All diesen Ideen liegt die Weigerung zugrunde, den in der Krise zutage tretenden vergänglichen Charakter des Kapitals als gesellschaftliches Verhältnis zur Kenntnis zu nehmen. Es soll fixiert und damit um sein dynamisches Wesen gebracht werden. In dieser Hinsicht ist die Idee von der Omnipotenz des Staates eine Verleugnung der Krise. Erst hieraus ergibt sich die Schlagseite der Ideen zur Rettung der vermeintlichen Realwirtschaft. Denn mit den Widersprüchen innerhalb der Zirkulation hört die Sache ja nicht auf. Die Idee, die Bankenkrise lasse sich durch die Gewährung großer Mengen von Kredit beheben, negiert auf reichlich eigenartige Weise den Ausgangspunkt, von dem aus der Gedanke gestartet war. Denn durch sie wird rückwirkend Kapitalmangel als Krisengrund fingiert. Das ist wiederum gerade dann irrwitzig, wenn die Überbewertung der amerikanischen Immobilien als Krisengrund betrachtet wird. Denn die geschah ja, weil Überfluss an Kapital herrschte. Die schlecht abgesicherten Kredite wurden vergeben, weil die Banken nicht wussten, wohin mit dem Geld. Auch hier waltet wieder der Widerspruch zwischen Besonderem und Allgemeinem. Subjektiv scheint es nun allen an Geld zu fehlen, weil es zuvor objektiv zu viel gab. Die Staatsaktion hat den in sich selbst widersprüchlichen Zweck, diesen Zustand beizubehalten. Eine Krise ist auf eine solche Art noch niemals gelöst, sondern immer nur der Crash in die Zukunft verschoben worden. Momentan wird sie in den Staat verschoben bzw. in diesen zurückgeholt. Die aktuellen Fantasien machen glauben, die sozialen Resultate der seit den 80er Jahren prozessierenden Krise des produktiven Kapitals des autoritären Staates seien fixierbar. Geschielt wird dabei permanent auf den Verlauf der Weltwirtschaftskrise 1929, die ja im Rückblick tatsächlich als gelöst erscheint, weil sie in der Nachkriegsprosperität mündete. Dass inzwischen in Deutschland der Nationalsozialismus herrschte und alle relevanten Nationalökonomien unter der Bedingung eines Weltkriegs organisiert werden mussten, gilt nicht nur hierzulande als erschwerender Umstand, der das Wirtschaftswunder nur umso größer macht. Dass in der akuten Krise die Idee des Staates wieder ins Blickfeld der Debatten rückt, macht aber sehr viel mehr Sinn, wenn es als Hinweis darauf gedeutet wird, dass Faschismus und Krisenlösung keinesfalls so weit auseinanderliegen, wie es die Bürger gerne hätten. Die Rettungspakete wiederum verlagern die praktische Leugnung des objektiven Widerspruchs zwischen der Perspektive aller und der des Ganzen von der Behandlung des Werts des Geldes auf den Wert der Arbeit. Bei der Finanzmarktretterei geht es darum, dass nun alle zu wenig Geld haben, weil es objektiv zu viel gibt. In den Programmen zur Ankurbelung der Nachfrage, also Rettungspaket 1 und 2, geht es darum, dass der Wert der Arbeit zu niedrig ist, ihre Produktion objektiv aber zu teuer. Der Wert der Arbeit ist ihr Preis, also der Lohn. Subjektiv heißt dabei nicht, die Löhne sind zu niedrig, weil wir uns gerne mehr kaufen können möchten, sondern es heißt, sie sind zu niedrig, um dem Kapital genügend Absatz zu verschaffen. Subjektiv meint also aus der Perspektive der Realisation des investierten Kapitals. Hier, an diesem Punkt, fangen die keynesianischen Sozialstaatsidealistinnen an zu frohlocken. Aber bereits daran, dass sie für ihre Konsumgutscheine niemand interessiert hat, hätten sie merken können, dass irgendwas nicht stimmen kann an ihren Ideen. Das Desinteresse der Wirtschaftspolitik an ihnen liegt zum einen natürlich daran, dass eine solche Maßnahme aus nationaler Perspektive äußerst unzuverlässig ist. Ein Großteil der Produkte, die Hartz-IV-Empfängerinnen für zusätzliches Geld kaufen würden, wird im Ausland produziert. Auch bei der Abwrackprämie für Autos besteht dieses Problem. Gleichzeitig sind die deutschen Autokonzerne aber zu fett, als dass ihr Absatz dem Markt überlassen werden könnte. Was sowieso kein neues Phänomen ist. Also der Volkswagen hat ja Tradition. Subjektiv zu billig sind die Löhne ebenfalls aus der Produktionsperspektive der Einzelkapitalien. Das mag eine überraschende Aussage sein, weil das Kapital doch immer über zu hohe Löhne meckert. Aber das ist selbstverständlich schon eine resignative Haltung gegenüber der Überakkumulation der letzten Jahre. Viel lieber wäre es auch dem Kapital, wenn es hohe Löhne zahlen könnte, weil es dann eine Investitionsmöglichkeit für das überakkumulierte Kapital in Geldform hätte und damit Profitmöglichkeiten. Objektiv zu teuer, also darauf bezieht sich hauptsächlich die Spekulation, ist die Arbeit auf der Ebene der gesellschaftlichen Gesamtarbeit. Um sie als Notwendigkeit zu setzen, also das, was der autoritäre Staat seit einiger Zeit tut, muss sie in einem solchen Umfang produziert werden, dass dies den Mehrwert auffrisst, der mit einem Teil von ihr produziert werden kann. Die organische Zusammensetzung des Kapitals und der tendenzielle Fall der Profitrate waren Zusammenbruchsgründe für den liberalen Kapitalismus des 19. Jahrhunderts. Der Zusammenbruch, den Robert Kurz auf der Basis dieser Kategorien prophezeit, ist 1929 bereits geschehen. Mit ihm hat das Kapital umzugehen gelernt. Dass Arbeit und nicht Arbeitslosigkeit finanziert werden müsse, war das a priori repressive Leitmotiv der Wirtschaftspolitik der letzten 20 Jahre. Die vermeintlich neoliberale Politik dieser Zeit bestand im Wesentlichen darin, dem Staat neue Finanzquellen zur Finanzierung der Produktion von Arbeit zu erschließen. Dass Arbeit nicht mehr bezahlt werden kann, wäre Zusammenbruchsgrund auch des realkapitalistischen Teils der Nachkriegsordnung. Der realsozialistische ist schon zusammengebrochen. Ob es bereits soweit ist, erforderte theoretisch die Bestimmung von Zusammensetzung und Zirkulation des Staatshaushalts. Schöner als das zu tun wäre es natürlich, wenn wir einfach feststellen könnten, dass die Gesellschaft jahrzehntelang über ihre Verhältnisse gelebt hat und wir uns Arbeit als Notwendigkeit einfach nicht mehr leisten können. We'll be right back. Das waren 2 Stunden Sachzwang FM. Der ideologische Staubsauger hat sich heute beschäftigt mit Staat und Kapital, Wirtschaft und Politik. In der letzten Stunde haben wir einen Vortrag von Justin Mundy gehört, von 2009 schon, Der Staat in der Krise. Justin Mundy analysierte Beschränkungen und Eigenarten des aktuellen Krisenbewusstseins. Wenn den Bürgern in der Krise das Bewusstsein vom vergänglichen Charakter ihres Ein und Alles dämmert, erscheint ihnen die Ewigkeit des nationalen Staates als Rettung. Bei allen Unterschieden zwischen Keynesianern und strammen Neoliberalen bestehen unübersehbare Gemeinsamkeiten im Krisenbewusstsein. Das heißt, in den fetischistischen Vorstellungen vom Charakter des gesellschaftlichen Ganzen. Vor Augen steht den Repräsentanten des herrschenden Elends dabei vor allem dessen Kontrollierbarkeit und Steuerbarkeit durch den Staat. Handle dieser nur richtig, sei er in der Lage, die Krise zu meistern. Doch die auf den autoritären Staat zurückgehende Einheit von Staat und Gesellschaft ist weniger eine Entwicklungsmöglichkeit der aktuellen Zustände, sondern deren Voraussetzung. In der ersten Stunde haben wir einen anderen Vortrag gehört von Alex Gruber, 2015 in Wien gehalten. Alex Gruber sprach über Recht, Gewalt und Krise zur Kritik der Politik. Auch wenn die Merkelei über den bürgerfernen und abgehobenen Staat zum Repertoire der Wutbürger jeglicher Couleur gehört, so stellt diese doch zugleich stets das Einklagen von eigentlicher oder wahrer Staatlichkeit dar. Spätestens seit der Krise hat der Staat ein Comeback erlebt, in dem schon einmal gestandene Liberale der Verstaatlichung von Banken etwas abgewinnen können. Gleichzeitig ist ein immer stärker werdendes Ressentiment gegen rechtsstaatliche Vermittlungen zu konstatieren, und repräsentative Demokratie gilt zusehends als Instrument derer da oben, die sich gegen den kleinen Mann verschworen hätten. Die rechtliche, institutionelle Einhegung der souveränen Gewalt scheint zusehends als Hemmschuh zu gelten für die erstrebte Identität von Volk und Staat. Und damit verabschiedet sich Sachzwang FM und am Mikrofon Dr. Indoktrinator. Bis zum nächsten Mal, wenn der ideologische Staubsauger wieder saugt.